das schwarz ist. Heute ich meine liebe Trauer, hab heut in der Seele Kummer und das liegt an deinem Zauber. Heut weiß ich, du liebst mich nicht mehr und ich fühle diesen Schmerz sehr. Ich hab an ein Hemd, das schwarz ist, für die Schande, die mich auffrisst. Es ist ein Schlimm, dass ich geblieben, denn so echt waren deine Lügen. Welch verdammtes Pech ich hab, dass ich fand dich an dem Tag, weil ich trank von dem bösen Gift, das deine Liebe war. War davon voller Schmerzen und lag schon im Sterben da. Hab den bitteren Rauch geatmet, den ein Abschied mir gebracht. Bin ich allein. Ich hab an ein Hemd, das schwarz ist, weil meine Seele schwarz ist. Hab meinen Ruf verloren, hab fast auch mein Bett verloren. Bettchen, Bettchen, bitt dich, Baby, sag es dir ganz diskret nur. Ich hab an ein Hemd, das schwarz ist, und unten hab ich den, der tot ist. Um dich zu erstechen, jederzeit, Mamilein. Oh ja. Schwarz ist, deine Liebe interessiert nicht. Was gestern mir war wie Gloria, ist heute nur noch pur da. Mittwochnachmittag ist da, jedoch du kommst nicht. Und ich find von dir auch keine Spur hier. Hab an ein Hemd, das schwarz ist, und dein Koffer steht vor der Tür. Es ist ein Schlimm, dass ich geblieben, denn so echt waren deine Lügen. Welch verdammtes Pech ich hab, dass ich fand dich an dem Tag, weil ich trank von dem bösen Gift, das deine Liebe war. War davon voller Schmerzen und lag schon im Sterben da. Hab den bitteren Rauch geatmet, den ein Abschied mir gebracht. Und seitdem du nun fort bist, bin ich allein. Ich hab an ein Hemd, das schwarz ist, weil meine Seele schwarz ist. Hab meine Ruhe verloren, hab fast auch mein Bett verloren. Bettchen, Bettchen, mit es dir ganz gedreht nur. Ich hab an ein Hemd, das schwarz ist, und unten hab ich den, der tot ist. Hab an ein Hemd, das schwarz ist, weil meine Seele schwarz ist. Hab meine Ruhe verloren, hab fast auch mein Bett verloren. Bettchen, Bettchen, Bettchen.